Zum Tag der Sonne trafen die Familien von Chinesen Cai Xirong, Jiang Jihua, Liu Tongxi und Fan Delin, die mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden hatten, und die Familien von China-Koreanern Park Gil-sung, Kim Chol und Cho Sun-ok, die auch mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden hatten, und ihre Begleitungen am 13. April mit einem Zug in Pyongyang ein.